Der Baum ist der Mensch, der Urmensch, er ist Wotan. In der arischen esoterischen Symbolik geschehen die Dinge anders, als man sie uns im Kali-Yuga vermittelte. Die Wurzel des Baumes entspricht dem Kopf. Der Stamm beginnt beim Steißbein, führt über die Wirbelsäule, um bei dem letzten Wirbel unter dem Schädel zu enden. Das heißt, der Mensch steht auf dem Kopf, wie im Asana des hinduistischen Yoga. Die inneren Organe sind die strahlenden Früchte, die goldenen Äpfel, die dort wiederholt zurückstrahlenden Gestirne. Innen wie außen. Um den Stamm des Baumes windet sich eine dreifache Schlange. Es sind dies die Nervenstränge, die Nadis in Sanskrit. Der menschliche Mikrokosmos kann zum Ebenbild des göttlichen Makrokosmos und diesem ähnlich werden. Damit symbolisiert der Baum den Abstieg des Urmenschen, der hyperboreische Siddha, in die irdische Materie, in die schwierigsten und dichtesten Reiche. Mit dem Kopf nach unten wie die Rune Ür, Tod des Geistes in der Materie, augenblickliches Verschwinden des Siddha Divya, aber des Divya, der absteigt, involutioniert, der mit dem Erlöschen die Macht in sich hat, wiederzukehren, wieder auferstehen zu können. Diese Macht liegt in seiner eigenen embryonalen hermetischen Physiologie verborgen. Er hat nur das Gedächtnis, die Weisheit verloren, er wird sie wieder erwecken müssen. Wir sahen, dass der exilierte Vira mehr als nur einen Körper besitzt. Die Welten, in der gnostisch-katharischen Terminologie die Himmel, durch welche er kämpfend reist, befinden sich im Körper des Archetypen Manu, Diener des Demiurg, auch ein göttlicher Makrokosmos. Im Kreis der Kreise wiederholt sich alles wie das Echo einer archetypischen Note. Somit wird der Körper des Divya aus so vielen anderen Körpern zusammengesetzt sein, wie die geistig-materiellen und die materie-materiellen Ebenen, durch welche er geht, wenn er in die Welt des Demiurg eintritt. Deswegen muss der Körper aus irdischer Materie in sich das geeignete Organ besitzen, um sich mit dem Astralkörper im embryonalen Zustand durch Schwund und Vergessenheit verbinden zu können, der in der Lage ist, ihn wieder zu erschaffen, wieder zu erwecken, ihn zu erfinden, in dem zudem unsterblich zu machen und ihn mit einem geistigen, noch feineren Körper zu vereinen. Im Astralkörper befindet sich auch ein weiteres Organ, ein Schlüssel, das es möglich macht, dass er sich mit seiner Monade vereint, mit jenem, der wartend am Rande eines Brunnens zurückblieb. Dieses Organ ist die Rune Thor, die dem Buchstaben TH des Namens Thule entspricht, die Rune der Wiederkehr zum himmlischen Hyperborea mit einem Gesicht, das Ich bewahrend, um nicht von der Eingebung aufgesaugt und von dem Demiurg, Herr der Finsternis, verschlungen zu werden. So zeigt es diese Rune im Futark Wotans an. So wird der Mensch in mehreren Welten gleichzeitig wiedergeboren. Jede Welt würde durch einen ihrer Körper oder Burgen vertreten sein, sich in allen gegenwärtig befinden, ohne es auch nur zu wissen, denn er ist sich nur einer einzigen bewusst, derjenigen der Erde, der Gerdasburg. Nur durch das Auffinden des Schlüssels, womit er seine Linga Sarira oder Astralkörper entwickeln kann, wird der Krieger Wotans die Tür öffnen können, die zu der geistigen Ebene führt, die es ihm gestattet, in mehr als zwei Welten zu leben. Er ist allgegenwärtig geworden, er wird Nuss, wir sein. Dies hat man die Astralreise genannt. In Wahrheit ist es der Weg des Hakenkreuzes Swastika Levogira des esoterischen Hitlerismus, der Weg des Iring, die Involution erschwingend. Es ist die Rückkehr nach Hyperborea. Es ist der Weg der Wiederauferstehung der Viras. Der Held wird von Welt zu Welt, von Himmel zu Himmel, von Körper zu Körper gehen, durch alle Ebenen der Äußerungen der demiurgischen Gestaltung. Und in jedem wird er ein Organ, einen Schlüssel wiedergewinnen müssen, den Durchgang, die kleine Bresche entdecken, um den Sprung ins Leere der Wiederauferstehung tun zu können. Reine geistige Schöpfung, Erfindung einer nicht vorhandenen Blume, obwohl sie wirklicher ist als alle Blumen der Gärten dieser Welt. In der Sprache der nordisch-hyperboreischen Wissenschaft, es ist die Brücke der Asen erbaut worden, die Zugbrücke, die alle Burgen verbindet, so dass man in sie eintreten kann. Es ist Wotans Regenbogen. Somit hat sich der Held in einen Pontifex verwandelt und ist selbst zur Brücke geworden. Der Vira hat sich in einen Divya verwandelt. Er ist Chakravarti, der Herr aller Chakren von allen Burgen. Es ist ein Tulku, es ist ein Melchisedek. Polare Physiologie. Die Swastika des Feuers ist linksdrehend mit schrägen senkrechten Balken. Die Swastika des Wassers ist linksdrehend in runder Form. Die Swastika der Erde und der Luft ist das linksdrehende Hakenkreuz des Dritten Reiches. Die Lungen, der Hals und der Atem geben den runischen Lauten die Form, den Runenlauten. Sie äußern sich an 5 Stellen des Mundes, zuerst schwingen sie in der Seele. Im Astralkörper schaffen sie Machtzentren. Geschleudert durch den Willen führen sie durch den Äther. Nachdem sie im physischen Gehirn Aufnahme gefunden, erhalten sie über die Ausdrucksorgane klangliche Verwirklichung. Der Mund ist das Organ, das ausdrückt, was den Geist wie Feuer berührt hat. Die orphische Kabbala, Hiranyagarbha Kabda, ist eine klingende Kabbala aus Mantras sowie Zeichen. Es ist die Kabbala meiner Einweihung, die meines Meisters. Die Kraft der Runen ruft Schwingungen im Astralkörper hervor und wird zur Vermittlerin zwischen dem Geist, der Seele und dem Körper. Schleudernde Mittelpunkte dieser Kräfte sind auch die Chakras, Wirbel leuchtender Energien. Die Magie der Runen tätigt die Schwingungen dieser Zentren. Ihre Räder beginnen schwindelerregend zu kreisen, wie die der Swastikas. Zu jedem Rad oder Chakra gehören gewisse Runen. Genauso entspricht jedem astralen Chakra ein nervliches Organ im physischen Körper. Ein Plexus, eine Drüse mit ihren inneren Absonderungen, geleitet von den astralen Wirbeln. Wenn die Runen die astralen Schwingungen der Chakras tätigen, sie untereinander verbindend, ermöglichen sie das Bewusstsein dieser Lichtzentren, denn diese Räder sind auch wirkungsfähige Zentren eines anderen Bewusstseins. Im ersten Teil dieses Werkes habe ich mich auf dasselbe bezogen im Zusammenhang mit meiner Einweihung und mit meinen eigenen Erfahrungen. Diese Prozesse erfüllen sich im physischen Körper durch 2 Nervensysteme, das des Vagus und das des Sympathikus, die zusammen in der Hormonproduktion über die Drüsen tätig sind. Nun gut, der Klang einer jeden Rune ist der, welcher den Zustand der Form und die Substanz der Form erzeugt, etwas, das unmittelbar mit der physischen Arbeit beider Systeme zu tun hat, das sogar den Stoffwechsel verändern kann, ihn von jener anderen Welt aus beeinflussend. Der Vagus ist der 10. Nerv des Gehirns. Er handelt im Widerspruch zum Sympathikus, die Tätigkeit des Herzens bremsend. Der Sympathikus ist selbstständig, er hängt nicht vom Willen ab und reguliert die vegetativen Prozesse. Hier arbeiten die Götterrunen von ihren Burgen aus, wie Früchte am Baume Irmansul hängend. Der Sympathikusnerv schließt auch das Nervensystem mit ein, das zu beiden Seiten der Wirbelsäule entlang zieht, deren Nervenknoten Verzweigungen bilden, bis sie die Mitte des Sonnenplexus erreichen.